Den Fußball umarmen. Fußball ist großartig. Schaust du ein Spiel, gerät der anstrengende Alltag für ein paar Stunden in den Hintergrund. Gehst du zu einem Match deines Lieblingsvereins ins Stadion, sind alle gleich. Schnell bist du mit allen per Du und generell hast du mit anderen Fußballfans immer Gesprächsstoff. Auch Luigi und seine Familie mögen Fußball, sind aber erstaunlich wenig fanatisch. Mich rührt noch immer eine Szene unseres allerersten Treffens. Luigi und ich standen vor dem kleinen Fenster in der Ecke und schauten eine Doku. Bilder von Leichen waren zu sehen, schwarz-weiß und abgedeckt mit weißen Tüchern oder im Blut liegend. Irgendwann gesellte sich Salvatore zu uns, Luigis Sohn. Er war damals noch klein, zarte 9 Jahre alt. Er stellte sich neben uns, schaute eine Zeit lang ungerührt zu. Dann fragte er mich, für welchen Verein mein Herz schlägt. Eine Frage wie aus einer anderen Welt. Unschuldig. Er nickte und machte sich wieder in sein Zimmer auf. Kurz vor dem Abendessen streckte mir Salvatore ein Blatt Papier hin. Ein Männchen in einem Trikot mit rot-weißen Längsstreifen hatte er für mich gemalt. »Stimmt das so?« fragte er und schaute mich mit großen Augen an. »Fast«, sagte ich, in dem Wissen, ihn zu enttäuschen. »Bei meinem VfB Stuttgart laufen die Streifen quer.« Ihn schien es kaum zu stören, zum Glück. Vielleicht auch, weil ich mich laut und ausgiebig bedankte. Ich freute mich wirklich sehr über die Geste. Fußball ist eine emotionale Sache. Das merkt man, wenn man Kinder kicken sieht, wenn man Fußballfans bei Streitgesprächen zuhört. Und das merkt man, wenn Medien negativ über Fußball berichten. Es gab Doping im Fußball, zeigte eine Studie der Uni Freiburg. Es gab Korruption, wie die Ermittlungen zum sogenannten Sommermärchen belegten. Und vor allem gibt es die FIFA mit ihren vielen Skandalen. Es gab verschobene Spiele, wie der Wettskandal um den kroatischen Zockerkönig Ante Sapina und den Schiedsrichter Roberto Heutzer zeigte. Und doch wenden sich die meisten schnell wieder den Ergebnissen und Spielberichten zu. Es scheint, als wollten wir unseren Nationalsport unbedingt unbefleckt sehen. Gibt es auch eine Nähe zwischen Fußball und italienischer organisierter Kriminalität? Das Europaparlament und der Rat der Europäischen Union sehen jedenfalls die Gefahr der Geldwäsche über Profiklubs und haben im Januar 2024 beschlossen, dass künftig auch Vereine und Spielerberater verpflichtet sind, Meldungen abzugeben, wenn sie einen Verdacht auf Geldwäsche sehen. Die Mitgliedstaaten können allerdings Vereine davon entbinden, wenn ein geringes Risiko besteht. In Italien ist eine solche Nähe immer wieder festzustellen, wie auch das Beispiel Michele Amandini zeigt. Oder Gennaro Pulice, der mit dem später getöteten Freund von Luigi, Luca Magna, die Zelle teilte und heute Kronzeuge ist. Pulice erklärte nicht nur, dass er den FC Como vor der Insolvenz bewahrt habe, sondern lud auch Fußballmannschaften aus dem Ausland nach Kalabrien ein, um sie dann für sich nutzbar zu machen, etwa für Wettbetrug. Auch der oben erwähnte Roberto Recordare, der Umgang mit Mafiosi hatte und mutmaßlich als Geldwäscher fungierte, schlug einem Geschäftspartner vor, dessen Fußballverein für eine Scheinrechnung einzusetzen. In niederen Ligen sorgt so etwas kaum für Schlagzeilen über das Land hinaus. Zur Eröffnung der Weltmeisterschaft 2006 seien verschiedene Mafiosi nach Deutschland gereist, sagen Strafverfolger aus Nordrhein-Westfalen. Sie feierten dort auch ihre Verwandten und Freunde von Mitgliedern auf dem Spielfeld. Vincenzo Iaquinta etwa, Stürmer aus Crotone, der 2006 mit der italienischen Nationalmannschaft die Weltmeisterschaft gewann. 2018 wurde er erstinstanzlich zu 2 Jahren Haft wegen illegalen Waffenbesitzes verurteilt. Ihm wurde auch die Zugehörigkeit zur Mafia vorgeworfen, das Gericht sah sie aber als widerlegt an. Sein Vater Giuseppe dagegen muss als Mafia-Mitglied eine langjährige Haftstrafe verbüßen. Gennaro Gattuso ist ein weiteres Beispiel. Gegen ihn selbst wurde nie ermittelt, und doch ist es von dem ehemaligen Mittelfeldspieler oft nicht weit zu Männern im Mafia-Umfeld. Im Dezember 2006, also recht kurz, nachdem er Weltmeister geworden war, weihte er in Corigliano Calabro eine Anlage zur Verarbeitung und zum Verkauf von Fisch ein. Die 51% gehörten Gattusos Vater, die anderen 50% einem Mann, der unter anderem wegen Mitgliedschaft in der Mafia, Erpressung und Waffenhandels verurteilt worden war. Auch Gattusos Onkel wird in einem Ermittlungsverfahren erwähnt. Gattusos enger Freund Salvatore Pipieri war eine der Hauptpersonen in Ermittlungen zu einem Wettskandal, geführt von der Staatsanwaltschaft in Cremona. Die Ermittler interessierten sich für eine Vielzahl an Telefongesprächen zwischen den beiden. Pipieri ist in München geboren und italienischen Akten zufolge betrieb er auch gemeinsam mit dem Vater Gattusos ein Unternehmen, nämlich einen Sportwarenhandel. Und dann gibt es da noch diese Bilder von Gattuso, die ein Wirt aus dem Allgäu auf seinem Facebook-Profil gepostet hat. Sie zeigen ihn im Restaurant des Wirts. Das Lokal, wo die Bilder aufgenommen worden sind, soll mit Mafiageld finanziert worden sein. Über den Inhaber des Restaurants berichtete man in Polizeikreisen, dass er im Frühjahr 1998 die Polizei angerufen und informiert habe, dass der gesuchte Killer Giorgio Basile nach Kempten komme. Die Polizei bekam den Mann und späteren Kronzeugen so auf dem Silbertablett präsentiert. Im Februar 2024 kam das Umfeld von Gennaro Gattuso, bis vor kurzem Trainer beim französischen Erstligaklub Olympique Marseille, wieder in die Schlagzeilen, aber als Opfer einer Erpressung. Ein ranghoher Mafioso aus Schiavonea hatte von seiner Schwester Geld verlangt. Die Familie hatte eine Photovoltaikanlage errichtet und der lokale Clan wollte davon profitieren. Zweimal wurde das Auto der Schwester angezündet. Gennaro Gattuso habe schließlich seinen engen Freund Salvatore Pipieri in den Süden geschickt und 3000 Euro bezahlen lassen. Es passiert auch nicht alle Tage, dass ein internationaler Top-Trainer eine Schutzgeldzahlung an den 'Ndrangheta organisiert. Lucio Mussolino, bekannter Journalist und Autor des Berichts, schrieb am 2. Februar 2024 im Il Fatto Quotidiano, er habe vergeblich versucht, einen Kommentar dazu von Gattuso zu bekommen. Sein Artikel lässt vermuten, dass das bis jetzt Bekannte nicht die ganze Wahrheit ist. Demzufolge habe der Ex-Mann von Ida Gattuso bei einem abgehörten Telefongespräch geschimpft, der Vater von Ida und Gennaro Gattuso habe Verbrecher um einen Gefallen gebeten und dann die Absprachen nicht eingehalten, deshalb würde das jetzt passieren. Auch Mario Lottini war offensichtlich beliebt bei Fußballern, wie man früher auf Facebook bestaunen konnte. Ein Bild vom Mai 2013 zeigt ihn, einen Teller Pasta und zwei italienische Spieler des VfB Stuttgart, Federico Macheda, der von Manchester United ausgeliehen war und kaum Spuren hinterlassen konnte, und Christian Molinaro. Bei einem weiteren Bild, ohne Pasta, ist auch Luigi Assiolo auf dem Bild und legt seinen Arm um Molinaro. Der Tisch der Harten. Luigi zögerte. Schon bei einem frühen Treffen hatte er mir von einem Video seiner Hochzeit erzählt. Paola und er feierten im Sommer 2000 ihre Heirat, zu einer Zeit also, zu der er sich längst in Crotone etabliert hatte. Ich fragte Luigi daher, ob er mir das Video zeigen würde. Er sperrte sich etwas gegen den Gedanken. Ehrlich gesagt habe ich dieses Zögern zunächst nicht verstanden. Wir machten dann aber einen Termin aus, Luigi kam mit seinem DVD-Player zu mir ins Hotel und wir starteten den Film. Ich fragte beiläufig, ob ich ein paar Fotos machen dürfe vom Fernseher, nur für mich, als Hilfe beim Schreiben. Ich tat das häufiger. Tatsächlich hatte das mit der Geschichte zu tun, die ich über ihn für das schweizerische Magazin Reportagen geschrieben hatte. Es ist eine Petitesse, aber ich war überzeugt, dass die Knöpfe der Klingel an der Haustür goldfarben glänzten. Ich sah die Klingel förmlich vor mir beim Schreiben. Tatsächlich waren sie matt silbern. Seitdem fotografierte ich häufiger bei Recherchen. Er sagte nein. Ich sagte, ich würde die Bilder nirgends veröffentlichen, versprochen. Nein. Erst später, am Schreibtisch, beim Verfassen dieses Buches, habe ich verstanden, um was ich ihn gebeten hatte. Luigi, Paola, die Kinder, sie alle waren aus ihrem alten Leben nicht nur herausgerissen worden. Nein, das neue Leben beinhaltete auch weit weniger Räume, die privat blieben. Wenn etwa ein Arztbesuch anstand, mussten sie die Polizeieinheit fragen, die sie verwaltete. Wenn sie außerhalb ihrer Wohnregion reisen wollten, mussten sie um Erlaubnis fragen. Immer wenn jemand sie nach ihrem Namen fragte, waren sie gezwungen, einen Namen zu nennen, der nicht der ihre ist, und eine Familiengeschichte zu erzählen, die sie nicht erlebt hatten. Schon vor dem Entschluss, ins Kronzeugenprogramm zu gehen, war das Verhältnis zum Privatbereich speziell. Es gibt wenig unbeachtete Räume im Leben, wenn man Mafiaboss ist, im Grunde wie bei anderen Prominenten auch. Die Aufnahme ins Kronzeugenprogramm hat dieses Verhältnis erst recht erschüttert. Kaum etwas Privates ist ihnen geblieben, und mit das Allerprivateste, was man haben kann, die verliebten Blicke, das Ringe anstecken, der Kuss als Ehepaar, die Hochzeitstorte, von all dem hatte ich mir einfach so ein Stück erbeten. Nachdem mir das klar geworden war, habe ich mich etwas geschämt. Aber da war schon zu spät, da hatten wir das Video schon angesehen. Als allererstes flimmerten Aufnahmen von den beiden am Hafen von Crotone über den Fernseher. Paola in einem wundervollen Kleid, nicht übertrieben geschminkt, eine natürlich attraktive Frau. Luigi trug einen grauen Anzug, darunter eine Weste, die silbern schimmerte. Auch er ein hübscher Mann, dachte ich, und machte ihm ein Kompliment. Zitat: Der Friseur hat mir gesagt, ich soll meinen Spitzbart abrasieren, kommentierte er die Szene. Aber ich mag mich eigentlich nicht ohne Bart. Keine einzige Falte zog sich damals durch sein Gesicht. Inzwischen hatten die Anstrengungen des Kronzeugenlebens ihre Spuren hinterlassen. Wie schön, dachte ich in dem Moment, dass die beiden heute noch zusammen sind, nach all dem, was sie durchgemacht haben. Natürlich sind diese Küsse und Umarmungen am Meer inszeniert, Blicke aber nicht. Die Aufnahmen ließen keinen Zweifel daran, dass hier eine große Liebe den nächsten Schritt ging. Eine große Liebe, die erste Früchte trug. Sah man Paola im Profil, konnte man erkennen, dass der Bauch sich wölbte. Luigi ließ mich das ganze Video schauen. Ich sah, wie sie in einem langen Mercedes vor das Standesamt rollten, sah, wie sein Trauzeuge mit seiner Unterschrift die Eheschließung bestätigte. Ohne dass ich ihn aufzufordern brauchte, sprudelte es aus Luigi heraus. »Mein Trauzeuge war Antonio De Biasi, einer meiner treuen Männer, zuständig für den Drogenhandel.« Der Trausaal war übervoll. Manche Leute drängten sich in den Türrahmen, um einen Blick auf das Paar werfen zu können. Beim Gruppenbild stoppte Luigi den Film. Vor dem Rathaus von Crotone standen in mehreren Reihen vielleicht 50, 60 Personen versammelt. »Wie viele von denen gehören denn zum Milieu?«, fragte ich Luigi. »Bedenkt man, dass sie mit Partnerinnen gekommen sind, mit Sicherheit der größere Teil«, antwortete er nüchtern. Sein Finger rutschte in die Mitte der Menschenmenge zu Paola. »Schau hin, es ist wichtig, dass du genau hinsiehst«, forderte er mich auf. »Dieses Bild sagt alles, hier ist nichts zufällig. Rechts von meiner Frau stehen ihre Eltern. Und dann er hier, der Patriarch.« Mein Blick folgte seinem Finger. Ein älterer Herr in einem Anzug, der teuer aussah, eine Brille mit Goldrand in Pilotenform, volles, dunkles Haar. »Es ist kein Zufall, dass er sich genau da platziert hat. In alteingesessenen Familien der Ndrangheta gibt es immer einen Patriarchen.« »In der Regel sei das einer der Unsichtbaren«, sagte Luigi. »Er dürfe niemals kriminell erscheinen.« »Der hat alle Fäden in der Hand. Tatsächlich war er nie im Gefängnis.« Sein Tonfall war eindeutig. Diesen Mann, fast direkt neben ihm, konnte er nicht ausstehen. »Er ist einer der Freimaurer, die sich im Schatten von geheimen Logen bewegen. Ein Unternehmer. Er verkehrt dort, wo sich Freimaurer, Logen und Mafia-Clans überschneiden. Auf dem Papier schien er nicht einmal ein Verwandter von mir zu sein.« Aus den hinteren Reihen linsten eine Menge jünger aussehender Gesichter hervor. »Das sind die Männer, die mir den Rücken freihielten«, sagte Luigi, »seine Gefolgsleute.« Ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, wie es sich für Luigi anfühlen mochte, all die Menschen zu sehen, die ihm viel bedeuteten, mit denen er viel teilte, damals, und die jetzt wie in einem Paralleluniversum lebten, die einen immer noch in der Mafia-Welt und die anderen an einem Ort, den er nicht mehr besuchen konnte. Inzwischen war die Festgesellschaft im Restaurant gelandet. Ich sah den Tisch mit dem Brautpaar natürlich. Ein feines, nicht zu aufdringliches Blumenbukett zierte ihn, ich meine in Herzform. Dann fing die Kamera an, die einzelnen runden Tische zu besuchen. Nach dem ersten rief Luigi: »Jetzt kommen wir an die Tische der Harten.« Die Kamera schwenkte über eine Reihe recht junger, fröhlicher Menschen. Sanfte Harfenklänge, unterfüttert von schwülstigen Streicherakkorden, erklangen dazu. In schneller Abfolge referierte Luigi, wer seine Gäste waren. »Das hier ist Tonino Papaleo, der Bruder von Franco Papaleo. Franco ist gemeinsam mit Pascale Nicosia im Moment einer der wichtigsten Bosse der Ndrangheta. Antonio Basile, der ist in Deutschland geboren, zuständig für Drogen. Hier haben wir Sasa Coluccio, einer der Top der Top. Er hat Millionenraube gemacht, war auch Killer für die De Stefano. Er ist der Mann einer Tante von mir und gehört zu meiner Familie. In Rom war er auch dafür zuständig, Kontakt zu halten mit der dortigen organisierten Kriminalität und mit den Terroristengruppen von der Brigate Rosse und der neofaschistischen NAR. Vor 3, 4 Jahren starb er ziemlich schnell an einem Tumor. Er hier hatte bei mir den höchsten Rang für den Drogenhandel, er hier den für Raub und Mord. Und hier sitzt Francesco Rosselli. Sein Bruder Leo war zu der Zeit drinnen. Luca Magna war auch in Haft. Francesco vertrat an dem Tag auch die Grande Aracri. Der hier ist ein Lampi, der da ein Corigliano. An die zwei erinnere ich mich nicht mehr. Wo zum Teufel habe ich die alle gefunden?« »Ich erinnere mich nicht mal mehr daran«, sagte Luigi im Scherz. »Hier, der ist Francesco Torniccio, der vom Massaker an dem kleinen Dodo. Ich wusste nicht mal, dass er da war.« Vor mir auf dem Bildschirm waren plötzlich all die Menschen zu sehen, deren Namen ich wieder und wieder gelesen hatte, von denen ich gelernt hatte, sie ihrem Clan zuzuordnen, deren Morde ich kannte. Die Namen bekamen ein Gesicht, oft ein unscheinbares und nicht selten ein sympathisches. Einige Männer trugen schwarze T-Shirts, einer war pummelig. Welcher Kontrast zu den Mafia-Hochzeiten, wie sie uns Hollywood zeigte. Dann kam Francesco Mugheri ins Bild, der von allen nur Franco gerufen wurde. Er hatte vorher Luigi und Paola im Hochzeitsauto zum Standesamt gefahren. Luigi bat ihn auch, Taufpate von Salvatore zu werden. Einige Jahre darauf wurde er zu 10 Jahren Haft verurteilt, auch weil Luigi ihn in Vernehmungen klar als einen Mörder bezeichnet hatte. Zitat: In einem beigen Fiat Uno in Besitz von Francesco Cardamone saßen Francesco Cardamone, Franco Vallone und Franco Mugheri. Wir hatten auch Kundschafter, bestehend aus Antonio Basile, Luca Policastresi, Massimo Mugheri. Nachdem ihr Pfiff zu hören war, sollten 2 aus dem Auto steigen, ihn zu Fuß erreichen, um ihn wegzumachen. So ist es dann auch geschehen. Er kam mit seiner Familie. Wie sich seine Frau und die Kinder dem Türbogen näherten, kamen Franco Mugheri und Franco Vallone heran und Franco Mugheri gab ihm einen Schuss in den Kopf. Der Rest der Schüsse löste sich nicht, mit einer 7,65er. Ein Teil dieses Kommandos feierte hier vor mir, fröhlich. Zum ersten Mal sah ich auch Luigis Vater, den Mann, der 2-mal versucht hatte, seinen Sohn zu töten. »Ich habe ihm das verziehen«, sagte Luigi dazu. »Er war Teil der Ndrangheta, er musste das tun. Ich kann ihn dafür nicht verurteilen.« Schließlich schwenkte die Kamera auf einen selbstbewusst reinblickenden Mann, durchtrainiert, lange schwarze Haare, ein Sunnyboy. »Das ist Salvatore Aronica, ein Fußballer.« Dieser Mann war einer der Gründe, weshalb ich das Video hatte sehen wollen. In Interviews mit italienischen Medien hatte Luigi erzählt, dass Aronica zu Gast bei ihrer Feier war. Für mich war spannend zu erfahren, wie das funktionierte, so ein Kontakt zwischen Mafioso und Profikicker. »Wusste er eigentlich, wer du bist?«, fragte ich Luigi. »Natürlich!« Barry Whites samtene Stimme untermalte jetzt unser Gespräch. »You're my first, my last, my everything.« Ich drehte den Ton leiser. Luigi schmückte sich nicht etwa mit dem Kontakt zu Kickern wie Aronica, der später für den SSC Neapel sogar Champions League spielte und den italienischen Pokal gewann. Im Gegenteil, er schien ihm kaum etwas zu bedeuten. Er redete fast teilnahmslos darüber. Aronica sei auf Empfehlung aus Sizilien zu ihnen gekommen, sagte er. Es funktionierte so. Meine Cousins zweiten Grades, Raffaele und Gianni Vrenna, hatten die Crotone gekauft, als sie vor dem Bankrott stand. 1991 war das. Sie spielten in der 7. Liga. Sie brachten den Verein nach oben, bis in die Serie A, und machten ihn zu dem, was wir heute kennen. Meine Cousins kümmerten sich um die Präsidentschaft, zuvörderst Raffaele Vrenna. Und ich kümmerte mich um alles, was organisatorisch zu tun war. Die Sicherheit, die Stadien. Ich richtete ein ernstes Wort an die Spieler, wenn sie nicht ordentlich funktionierten. Ich pflegte die Kontakte zu den Drine der Gegend, ließ ihnen Tickets zukommen, die Rucksäcke, alles. »Welche Rucksäcke?« unterbrach ich Luigi. »Na, Werbegeschenke, die man macht. Mit Schuhen drin, Trikots, dem offiziellen Ball, Schals. Die Gesellschaft stellte sie mir zur Verfügung. 10 Rucksäcke nach Isola zur Familie Nicosia, 10 an die Arena und so weiter.« »Hast du das im Auftrag deiner Cousins getan?« »Ich habe für sie gearbeitet. Wir arbeiteten zusammen. Ich hatte 2 Unternehmen, einen Sicherheitsdienst und eine Eventagentur. Ich traf mich mit meinen Cousins in einem Gang unter den Umkleiden. Dort besprachen wir uns.« Luigi war nach der Salvaguardia Ambientale, also abermals für seine Cousins tätig, nun für den FC Crotone. Für die Partie gegen Juventus Turin im September 2006 schickte ich auch Gratis-Tickets nach Papanice, sowohl an die Gruppe um Leo Rosselli als auch an die Magna. Zu diesem Spiel kamen auch Vertreter von vielen Ndrine, von außerhalb der Provinz, aus Reggio Calabria und so weiter. Natürlich kümmerte ich mich darum. Inwiefern hattest du mit den Spielern zu tun? Na, wenn sie mit einem Transfer nicht einverstanden waren, hielt ich sie im Zaum. Sie feierten Partys bei sich zu Hause und luden mich ein. Ich ging für eine halbe Stunde hin, passte auf, dass sie sich halbwegs gesittet benahmen, nicht zu sehr in Drogen berauschten oder zu viel tranken. Es gab Frauen, alles. Ich schlürfte ein wenig Champagner. Fotos wurden gemacht, so Sachen halt. Es soll auch Stress mit den Ultras gegeben haben. Ja, einmal haben die Fans den Präsidenten beleidigt. Oft versuchte ich zwischen ihnen und dem Präsidenten zu vermitteln, aber diese Sache konnte ich nicht durchgehen lassen, verstehst du? Mit einem Prügel in der Hand ging ich zu dem Clublokal. Ich schnappte mir einen der Hauptverantwortlichen und tat, was ich tun musste. Er kam mit einem gebrochenen Arm davon. Am nächsten Tag lief er mit Gips rum. Ehrlich gesagt hat es mir leid getan, denn der Typ war eigentlich völlig in Ordnung. Es ging aber nicht anders. Mit der Familie macht man keine Scherze. Und dann? Beim nächsten Spiel schrie die ganze Kurve. »Die Familie fasst keiner an! Die Familie fasst keiner an!« Ich ließ sie da schreien. Und die Familie war natürlich die Familie der Ndrangheta. Das war auch eine Botschaft an die Institutionen, an die Polizei. Seine beiden Cousins zweiten Grades, Raffaele Vrenna, damals der Präsident des FC Crotone, und Gianni Vrenna, waren nicht zu seiner Hochzeit gekommen. Sie waren auch nicht eingeladen. Es sei so abgesprochen gewesen, sagte Luigi. Raffaele Vrenna schickte mir Franco Astorino und seinen Vater vorbei. Sie brachten einen Umschlag mit 4, 5, 6 Scheinen à 500 Euro, irgend sowas. Luigi erzählte mir, dass seine Familie im Vorfeld darauf gedrängt hatte, seine Hochzeit für einen Mafia-Gipfel zu nutzen. Dem habe er sich verwehrt. Die Familie Vrenna wurde damals zu einer wichtigen Kraft in der Wirtschaft der Region mit dem Abfallentsorgungsbetrieb und der Fußballmannschaft. Die Salvaguardia Ambientale war Keimzelle für einen inzwischen verzweigten Konzern. Einige Jahre nach der Hochzeit sprach Luigi in Vernehmungen der Staatsanwaltschaft Crotone über diese familiären Verknüpfungen. Sein Security-Unternehmen sei auch für Sonderaufgaben zuständig gewesen, berichtet er. Eine war, anderen Kriminellen, die keine Tickets hatten, den Eintritt zu verwehren. An eine Episode erinnerte er sich besonders. Es ging um ein Spiel der dritten Liga damals, FC Crotone gegen Benevento Calcio. Er habe direkt von seinem Cousin den Auftrag bekommen, die gegnerischen Spieler so zu bearbeiten, dass die 3 Punkte in Crotone blieben. Als die Mannschaft ankam, gab ich Antonio Basile den Startschuss, die Forderung des Präsidenten zu erfüllen. Die Crotone gewann tatsächlich. Die Betreuer des gegnerischen Teams, die ebenfalls angegangen worden waren, erstatteten aber Anzeige. Wir machten uns deshalb Sorgen, aber Raffaele Vrenna sagte, er werde das zum Guten regeln. Auch die eigenen Spieler erinnerte Luigi zuweilen daran, wer Raffaele Vrenna sei. Zu seinem Team gehörten mehrere Leute der organisierten Kriminalität, etwa Vincenzo Marino aus seinem Clan. Auch er wurde Kronzeuge und referierte über seine Arbeit. Etwa wie er dem Torwart der Mannschaft klarmachte, die Finger von einer Frau zu lassen. Dem Staatsanwalt Bruni sagte Marino im Oktober 2008, »In letzter Zeit litt Raffaele Vrenna unter Verfolgungswahn, auch wegen euch, Dottore. Er sagte, er träumte sogar nachts von ihnen. Er sagte, dass er sie am Hacken habe, dass er die Antimafia am Hacken habe. Ich kann es mir nicht erlauben. Ich kann mir die Anwesenheit von Luigi nicht erlauben, die Anwesenheit von Vincenzo Marino im Feld, weil ich Einnahmen habe. Er sagt, ich habe etwas zu verlieren. Machen wir eine Sache, sagte er, das Geld gebe ich euch trotzdem, aber wir müssen ein Sicherheitsunternehmen bestellen, das Rechnungen schreibt und alles. Luigi gefiel das nicht. Die Zeit, über die Marino hier sprach, das Jahr 2006, war für Luigi eine sehr angespannte. Er hatte seiner Familie kundgetan, nicht mehr kriminell sein zu wollen. Der Entschluss, Kronzeuge zu werden, stand aber noch nicht. Luigi plante, von seinem Sicherheitsdienst ein ehrliches Leben zu leben. Doch so einfach war das nicht. Seine Cousins drängten ihn aus dem Stadion, seine Familie verlangte von ihm, weiter Schutzgelderpressung und Morde zu betreiben und sich um den Drogenhandel zu kümmern. Und ließ ihn fragen, was er denn tun würde, wenn man ihm Frau und Kinder töten würde. Zugleich gab es ein Treffen, wo Vertreter von Clans der Region sich absprachen, wie man sich im Fall seiner Kronzeugenschaft Verhaftungen entziehen könne. Am Ende wurde Luigi erneut dafür bezahlt, nicht mehr für seine Cousins zu arbeiten. Er brauchte mehrere Treffen, doch am Ende stand die Übereinkunft. 12.000 Euro sollte er von nun an jedes Jahr erhalten. Die erste Rate überreichte ihm sein Cousin auf der Toilette des Restaurants. Luigi saß mit Leo Rosselli, Salvatore Sarcone, Luca Magni und Antonio Basile bei einem Mittagessen. An den Zeitpunkt erinnert er sich nicht genau. Es war Sommer, er habe kurze Ärmel getragen, sein Cousin sei hereingekommen, habe ihn nur mit einem Blick gegrüßt, später hätte er ihn auf die Toilette gerufen. Vrenna habe ihm 2.500 Euro gegeben und gesagt, er zahle auch das Mittagessen. Der Wirt Ercole bestätigt es Luigi später. 800 Euro habe es gekostet. Am 19. September 2006 kam Juventus Turin nach Crotone. Luigi hatte all die Karten für andere Clans organisiert und für den erhöhten Aufwand zusätzlich 15.000 Euro für seine Arbeit bekommen. Das Spiel besuchte er nicht. Am Morgen vor dem Spiel hatte sein Vater zum zweiten Mal versucht, ihn umzubringen. Luigi tauchte in Papa Nietzsche unter. Der Nachfolger. Luigi war also raus, die 'Ndrangheta aber nicht. Das besagte Ermittlungsverfahren Glicina Caronte untersuchte nämlich nicht nur die finanziellen Geschäfte des Magna-Clans, sondern auch, wie sich der Clan bei Wachdiensten und Security-Firmen festsetzte. Im Stadion von Crotone garantierten nach Luigis Abschied weiterhin Mafiosi die Sicherheit, nur eben von einem anderen Clan. Zwei Männer waren jetzt zuständig, Gaetano Russo, Sohn eines Juweliers, er tat seine ersten kriminellen Schritte dank Luigi. 2018 wurde er im Rahmen der Operation Stiege verhaftet. Er gilt als Mitglied des Clans Pharao Marincola. Und Maurizio del Progetto. Seine Schwester hatte den Bruder des Bosses Mico Magna geheiratet, er gehörte also zum inneren Zirkel des Clans. In den 90er Jahren hatte del Progetto die Gerichte bemerkenswert oft mit Arbeit versorgt, zuletzt war es in dieser Hinsicht aber deutlich ruhiger um ihn geworden. Die beiden ließen aber größtenteils saubere Leute für sich arbeiten, sagte der Kronzeuge Francesco Oliviero aus. Man kann ihm attestieren, vom Fach zu sein, denn er hatte früher gemeinsam mit Luigi im Sicherheitsbereich gearbeitet. Als Busfahrer der Mannschaft fungierte jetzt Cesare Carvelli, der früher für die Papanicciari auf den Straßen gut sichtbar gewesen sei, ein enger Verwandter von Mico Magna, jetzt aber im Hintergrund bleibe. Oliviero kennt auch Del Progetto, einen der Geschäftsführer des Unternehmens. Der fahre für ein Unternehmen der Familie Vrenna ein Müllauto oder habe das zumindest früher getan. Mit Oliviero sagt ein weiterer Kronzeuge, dass Raffaele und Gianni Vrenna zur Mafia-Familie Vrenna gehörten, obgleich auch nicht offen. Die Brüder hätten das Angebot der Magna, die Security zu übernehmen, anfangs nicht annehmen wollen. Raffaele Vrenna sei daraufhin in seinem Wagen von Vermummten gestoppt und verprügelt worden. Zitat: Im Milieu wussten alle, dass es die Papanicciari waren. Danach sei es dann zu einer Übereinkunft gekommen und die Sicherheit im Stadion des FC Crotone liege seitdem in der Hand der Papanicciari. Im November 2018 hörten die Ermittler ein Gespräch mit zwischen Rosa Magna, der Tochter des Bosses, und Mario Magna. Sie hatte ihren Sohn Francesco am Vorabend vom Fußballtraining abgeholt und bat Magna nun, Druck auf Luigi Marasco auszuüben, der Chef der Jugendabteilung der Crotone. Ihr Sohn habe ihr von einem Disput berichtet. Marasco habe ihn duschen schicken wollen, worauf er geantwortet habe, er solle doch selbst duschen gehen. Ihr Sohn habe gesagt, Marasco solle Farina anrufen, damals Koordinator des Jugendscoutings der Crotone. Der kriege dann auch Schläge. Marasco müsse man eine einschenken, rief die Mutter ins Telefon. Mario Magna sagte, er sehe ihn heute sowieso und spreche mit ihm. Auch der Staatsanwalt Domenico Goraccio interessierte sich für das Verhältnis zwischen dem Verein und dem Clan Magna. Eher beiläufig befragte er den Kronzeugen Massimo Colossimo dazu. Goraccio interessierte sich für ein weiteres Mitglied der Magna, Michele Bolognino, der in Parma Restaurants betrieb, sich aber auch für die Papanicciari um den Drogenhandel kümmerte. Angesichts ihrer Verbindung zu Bologna hat er je mit ihnen darüber gesprochen, was der Clan der Papanicciari mit Crotone Calcio, also den sportlichen Aktivitäten, andere Dinge. Colossimo ließ ihn die Frage nicht beenden. Die Papanicciari an sich hatten Beziehungen mit den Vrenna wegen der Crotone. Das wissen Sie woher? Weil ich es gehört habe. Michele Bolognino hat mir immer gesagt, dass Sie bei der Crotone Calcio gewichtig etwas mitzureden haben. Inwiefern? Sie sind Teil davon. Sie haben Beziehungen zu den Vrenna, weil die Vrenna in den vergangenen Jahren immer Teil der 'Ndrangheta gewesen sind. Und deshalb hätten Sie Beziehungen zu den Papanicciari. Das ist das, was Michele Bolognino mir referiert hat.